Käsebier erobert den Kurfürstendamm. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Gabriele Tergit in der Bearbeitung von Volker Kühn. Dies ist die Geschichte einer Geschichte. Genauer gesagt, die Geschichte eines Romans. Käsebier erobert den Kurfürstendamm, so der Titel, erschien Anfang der 30er Jahre und war über Nacht in aller Munde. Und mit ihm Gabriele Tergit, die Frau, die ihn geschrieben hatte, diesen grandiosen Bucherfolg, dieses Zeitgemälde der pulsierenden Hauptstadt Berlin, mit ihren großmäuligen Geschäftemachern und Konjunkturrittern, den großen und kleinen Bankrotteuren, den umsatzfixierten Bankern und schließlich all den Journalisten und Klatschreportern, die sich flapsig Hals- und Beinbruch wünschten und Heil und Sieg und fette Beute. Gabriele Tergit, die Autorin des Käsebier, war eine von ihnen. Und sie war in Berlin der späten 20er keine Unbekannte. Sie schrieb Feuilletons und Gerichtsreportagen fürs Berliner Tageblatt, für die Vossische Zeitung und die Weltbühne. In ihrer Geschichte vom Käsebier geht es um den kleinen Mann, der in die Fänge des Big Business gerät und dabei über Nacht wieder vor dem Nichts steht. Vor dem Nichts, aus dem er kam, bevor sich die große Welt für ihn interessierte. Dabei ist in dem Roman, der den Namen des Käsebier im Titel trägt, er selbst gar nicht die Hauptsache. Die Hauptrolle in dieser Geschichte spielt eher die Schickeria der oberen 10.000 und ein am Profit orientierter Journalismus, der diese Welt des schönen Scheins ins öffentliche Bewusstsein hebt. Eine Welt, die vom Risiko der unruhigen Zeiten lebt, die vollen Einsatz liebt, auf alles oder nichts setzt, wie auf Manipulation, versteckte Bilanzen und unsolide Geschäftemacherei. Marketing und Merchandising waren Ende der 20er noch kein Begriff. Und unter Events verstand man damals noch keine kleinen Sensationchen und Effekthaschereien. Und doch ging es damals um genau dies. Andere Begriffe sind uns nach Jahrzehnten wieder aufs Neue vertraut. Allzu vertraut. Finanz- und Wirtschaftskrise, Bankskandale, Börsenspekulationen, Betriebsaufgaben, Pleiten, Insolvenzen. Und noch etwas steht im Mittelpunkt des Interesses. Berlin. Berlin, die Hauptstadt, die Metropole, die quicklebendige, turbulente, weltoffene Stadt an der Spree. Die Kommandantenstraße zu Berlin, halb schon Konfektions- und halb noch Zeitungsviertel, beginnt an der Leipziger Straße mit einem hübschen Blick auf die Bäume des Dönhoffplatzes, die jetzt kahl waren, und verliert sich in der Proletarier- und Fabrikgegend der alten Jakobstraße. Der Dönhoffplatz, rechts Tietz, Inventurausverkauf, Inventurausverkauf, Schuhwarenhaus Stiller, noch billiger Regenschirme. Ein Blinder mit Zeitschriften hockt vor Aschingers Destille für kleine Schnappaufs. Das beste Geschäft für künstliche Blumen. Im Frühling Ansteckblumen fürs Kostüm, im Winter Ballschmuck. Stettiner Sänger, immer noch der große Lange und der kleine Dicke. Konditorei, Parfums, Koffer und Wollwaren. Das geht alles noch. Aber im ersten Stockwerk beginnen die Sorgen. Der Handel geht zurück. Alles direkt. Fabrik, Detail, Konsument. Wenn möglich, Fabrik, Konsument. Das ist die große Seite des Dönhoffplatzes. Drüben aber nach der stillen Seite hin, beinahe schon in der Kommandantenstraße, wo sich die kleinen namenlosen Geschäfte befinden, lag die Redaktion der Berliner Rundschau. Ein breites, langgestrecktes altes Haus, vier niedrige Etagen hoch, bekrönt an den Ecken von zwei Henkelvasen in griechischer Form. In der Mitte zwei überlebensgroße Stuckfiguren, Merkur und Minerva. Mit Merkur schien nicht viel los zu sein in dem Haus. Eine halbe Etage stand leer. Ob Miermann in diese Zeitungsredaktion eingetreten war, weil ihn die Minerva mit den Geschichtstafeln gelockt hatte, oder weil unter den Fenstern Rosengirlanden schwebten, stand nicht fest. Wäre ihm aber zuzutrauen. Hingegen hätte es ihn sicher nicht verführt, dass Barockhelme mit Straußenfedern die oberste Fensterreihe bekrönten, denn er hatte was gegen kriegerische Kostüme. Eine große goldene Jahreszahl im Giebel verkündete, dass das so überaus anständige Haus 1868 gebaut worden war. Unten befand sich eine kleine Konditorei, die hauptsächlich von Journalisten besucht wurde, ein verräuchertes Lokal, schlecht gelüftet durch eine Klappe, die auf den Hof ging, in dem gerade unter der Klappe die Mülleimer standen. Der Hof war so eng, dass die Sonne höchstens bis zur zweiten Etage kam. Es war ewig dunkel in der kleinen Konditorei, nur ein paar irisierende Tulpen und ausgebrannte elektrische Birnen beleuchteten das Ganze. Rote Marmortische standen da, kleine Holzstühle ohne Armlehnen, mit Rohrgeflecht. Aber der Wirt des Cafés war stolz auf geistige Kundschaft. Er kam aus Wien und hielt was von Journalisten, kannte jeden einzelnen Gast und, was noch wichtiger war, seine Artikel. Über die völlig ausgetretene Treppe des Hauses kam man an einem Glaskasten vorbei, an dem Anmeldung stand in die Redaktion der Berliner Rundschau. Emil Golisch, 30 Jahre alt, groß und weiß, blond, steht am Telefon. Redakteur Miermann, etwa 20 Jahre älter als er, saß am Schreibtisch. Er hatte die Breite des Epikers und die Kahlheit des Humoristen. Er war ein Ästhet, aber nicht für sich selber. Er bekam es fertig, eine grüne Krawatte zu einem lila Anzug zu tragen, aber er konnte aus dem Gefühl der Hand schließen, ob eine Porzellanfigur aus den 30er oder den 80er Jahren des 18. Jahrhunderts war. Golisch telefoniert. Neben ihm Karl Miermann, der Redakteur. Er sieht von Zeit zu Zeit auf die Uhr, treibt zur Eile an. Berliner Rundschau, Golisch, wer da? Wie? Autozusammenstoß. Sehr interessant. In der Punkstraße? Wie viele Tote? Keine. Nee, tut mir leid. Ohne Toten ist das ohne Interesse für uns. Wiederhören. Also, wenn meine Uhr richtig geht, ist morgen Donnerstag und ich habe immer noch nichts für die Themenseite. Aber Herr Miermann, seit Wochen liegt doch noch mein Artikel über den Matsch rum. Ja, ich weiß, der Matschartikel. Ein guter Beitrag, aber seit er da ist, haben wir das falsche Wetter. Bei der Kälte kann ich ihn nicht bringen. Erst muss es tauen. Berliner Rundschau, Golisch, wer da? Pferd in Straßenbahn. Wie viele Tote? Keine. Ah, Schwerverletzte? Drei, sagen Sie? Ja, das geht. Welches Krankenhaus? Ihr Name? Müller, wie man spricht? Freisinger Straße, hab ich. Ja, danke, Herr Müller. Vielen Dank, Herr Müller. Sie können sich nach Erscheinen der Notiz das Geld an der Kasse abholen. Vergessen Sie nicht herauszufinden, was mit Professor Möller ist. Der Nachruf steht schon seit Tagen im Satz und nichts Genaues weiß man nicht. Nicht, dass wir den großen Blättern hinterherhinken. Der Mann ist eine Kapazität auf seinem Gebiet. Oder war. Je nachdem. Finden Sie das raus, am besten gleich. Mach ich. Aber behutsam, mit Takt. Aber klar doch. Und immer noch nichts für die Donnerstagsseite. Scheiß Wetter. Ich hätte da vielleicht noch eine Idee. Schon mal was von Käsebier gehört? Käse was? Bier. Wie Molle. Käsebier. Ja, und? Der singt. In der Hasenheide. Ich war neulich mal dort. Erste Sahne. Ausgezeichnet. Übrigens gedrückt voll. Schon um 6:30 war da kein Platz mehr zu kriegen. Bis wann? Was? Bis wann kann ich mit dem Artikel rechnen? So, nächsten Mittwoch. Das kenne ich. Wenn Sie Mittwoch in 8 Tagen sagen, meinen Sie Mittwoch in 8 Wochen. Was mache ich morgen? Also gut, ich schreib's gleich. Na, versprochen. Ihr Wort in Gottes Ohr. Ist dort Möller? Hier Golisch, Berliner Rundschau. Wie? Ach, gnädige Frau selbst. Ach, verzeihen Sie bitte die Anfrage. Ich, wollte mich nur erkundigen, ob Ihr Herr Gemahl, also ich meine, wie geht's ihm? Lebt er noch? Also lebt... Hallo? Hallo? Scheint aufgelegt zu haben. Na, wundert Sie das? Überempfindlich, die Zicke. Unter Freunden nennt man das vorsichtig recherchieren. Wenn man hier auch dauernd unter Strom steht. Mielke hat auch schon angerufen. Na bitte. Tochterherrn, Ihre Seite muss um 16:30 weg. Ich hab schon den Artikel über die Neubauten im Satz. Ach, der ist doch viel zu lang. Gohle schreibt was über Käsebier. Was für Käse? Vergessen Sie, Sie hören von uns. Nur damit das klar ist, um 16:30 muss die Seite weg. Wenn die Herren bis dahin nicht kommen, streich ich selber. Herr Mielke geht klar, Golisch ist gleich bei Ihnen. Na, das Blatt kann ja nicht warten wegen Ihnen, nicht? Und streichen ist besser als auf den Rand drucken. Also ich habe mir gedacht, Montmartre in Berlin. Mhm, kann man machen, klingt gut. Der Mann ist ein Ass. Käsebier? Ja, erste Sahne. Und was machen wir jetzt? Na, mit der Donnerstagseite. Ich werde jetzt erstmal Kaffee bestellen. Die Cola hat heute Geburtstag dran gedacht. Und einen Happen Kuchen. Haben wir was für Sie? Ich dachte vielleicht an ein Buch. Ein Buch, wie originell. Na, was soll man denn der Kohlerin auch anderes schenken? Bin gleich wieder da. Oh, der Herr Schröder. Verzeihung, wenn ich störe. Schon passiert. Apropos passiert. Heute sah es böse aus. Ich komme gerade aus dem Reichstag. Die Regierung fällt. Die Rechten sind im Kommen. Ich fürchte, wir bekommen einen völlig radikalisierten Reichstag. Das wäre das Ende der Demokratie. Na, na, na, nun malen Sie mal nicht gleich den Teufel an die Wand. Die SPD wird doch nicht so dumm sein. Aber wenn ich es Ihnen sage, und was das heißt, wissen Sie, Diktatur. Das heißt Pogrome, Mord und Totschlag. Bürgerkrieg. Abwarten und Tee trinken. Sie verlangen zu viel, mein Lieber. Immerzu soll ich mich aufregen über den Staat, über die Korruption, über die Rechten, über die Linken. Heute reg ich mich aber nicht auf, schon gar nicht wegen der Quasselbude da. Es sei denn, es käme ein schönes Mädchen ins Zimmer. Meinen Sie etwa mich, alte Jungfer? Na, wer sagt's denn? Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch und alles Gute, meine Gute. Danke, danke. Mein liebes Fräulein Doktor, auch von mir. Leider muss ich schon wieder los. Zur Feier des Tages sollten wir uns jetzt einen Kaffee mit Kuchen bestellen. Schon unterwegs, Golisch kümmert sich drum. Wenn man vom Teufel spricht, bitte sehr. Kaffee, Kuchen und alles Gute, Fräulein Doktorchen. Danke, ich bin gerührt, ehrlich. Erzählen Sie mal, wie fühlt man sich denn so mit 30? Danke, es geht. Aber immer noch wegen dem Kollegen da? Meier Paris? Meier Paris, Golisch. Na, wie auch immer. Kohlerin, Kohlerin, warum hängen Sie sich ausgerechnet an diesen schiefmäuligen, triefäugigen Zwitter? Ich hänge mich gar nicht. Außerdem schütten Sie jetzt die Flinte mit dem Bade aus. Ich habe ihn seit September nicht mehr gesehen. Schreibt er denn wenigstens? Man kann nicht alles haben. Also dann würde ich das Kind ins Korn werfen. Dann wissen Sie, was ein Laufpass ist? Ja. Ja, kommen Sie, Golisch, die Setzerei wartet. Also dann. Heil und Sieg und fette Beute. Also wie nun? Montmartre in Berlin, richtig? Genau, Montmartre in Berlin. Fette König? Fette König? Oh nee, fette König mag ich nicht, Herr Mielke. Ja, warte nur, schnell, schnell, Golisch. Dann nehmen Sie doch was anderes. Gleiches Umbruch, die Seite muss weg. Nur für die Überschrift. Bitte Cicero Cheltenham. Kursiv, fette Versalie. Na, das ist aber mal was Feines. So eine Type haben wir nicht alle Tage. Wunderbar. Und nicht vergessen, Golisch, 20 Zeilen streichen. Was? Das geht nicht. Der Artikel ist aufs Knappste gefasst. Also wenn Sie nicht kürzen, streiche ich selber. Sie glauben ja nicht, wie schnell ich das mache. Und merken tut's auch keiner. Leser merken ja nicht. Ja nicht merken Leser. Die Herren denken immer, es kommt drauf an. Es kommt aber nicht drauf an. Und ich kann nicht auf den Rand drucken. Also, die Seite steht. Käsebier als Aufmacher. Titel Montmartre in Berlin. Cicero Cheltenham, kursiv, fette Versalie. Ja, kann man machen. Der Mann ist ein Ass. Sie wiederholen sich. Wenn es doch stimmt. Sonst noch was? Ja. Meiser hat mir seine Spesenrechnung gegeben. Meiser? Na, er hat doch den Mord gemacht, diese Liebestragödie mit der Leiche im Müggelsee. Ja und? Na, hören Sie mal. Ein Mord recherchiert 9 Mark. Auto hin zur Leiche 3 Mark. Auto Rückfahrt von die Leiche 3 Mark. Und jetzt kommt's. Mehrere Schnäpse, weil mir beim Anblick der Leiche so schlecht wurde. 3 Mark. Na, das kann er vergessen, das kriege ich nicht durch. Sie sollen das abzeichnen. Das wird nichts, kann ich nie machen. Wenn nicht, will er damit zum Alten. Soll er, der wird ihm schon was einschenken. Habe ich ihm auch gesagt. Schnäpse, weil ihm so schlecht wurde. Sonst noch was? Und ob, Top News. Spuck's aus, nur keine Opern. Otto Lambeck ist in Berlin. Und? Wegen seinem neuen Stück. Reinhard will's inszenieren. Am Deutschen. Soll er doch. Wenn's ein Flop wird, haben wir eine Story. Und noch was. Nämlich? Er wurde neulich im Tageblatt gesehen. Ach nee, Lambeck? Lambeck. Und woher wissen Sie das? Oh, man hat so seine Kontakte. So, hat man. Was macht er da beim Tageblatt? Besuch beim Alten. Beim ollen Waldschmidt? So ist es beim Verleger persönlich. Und Nachtigall, ich hör dir trapsen. Ich auch. Und wie? Nein, wie nett, Sie hier zu treffen. Ich wollte Sie ja längst anrufen. Ich habe ein ganz schlechtes Gewissen. Ja, ich auch, meine Liebe. Haben Sie schon gehört? Gibt's was Neues? Von Käsebier. Käsebier? Extraordinär, sage ich Ihnen. Muss man gesehen haben. Ach, wirklich? Außergewöhnlich. Also man spricht jetzt überall davon. Tatsächlich? Draußen in der Hasenheide. Man bekommt ja kaum Karten. Vielen Dank für den Tipp. Aber ich bitte Sie, meine Liebe. Und sonst? Naja, ça va. Sind Sie ihn los? Noch nicht ganz. In Acht nehmen. Geht ganz glatt. Als dann, wir telefonieren, ja? Ja, bestimmt. Rufen Sie doch mal an. Na, was sagst du nu? Du wirst unterschätzt. Da steht es schwarz auf weiß. Käsebier, dit is wie Montmartre in Berlin. Nun weset jeder. Na. Nur übertreib mal nicht so. Na, wenn ich's dir doch sage. Die Zeitung hängt mal im Laden auf, unter Glas. Hast du den Brief fertig? Ja, ich hab mal gedacht, ich schreibe das so. Geehrter Herr, wie soll ich Ihnen je danken, dass Sie mir derart lobend erwähnt haben? Ich schicke Ihnen darum einen Passepartout für alle unsere Aufführungen. Meine Frau dankt auch. Mit dem Ausdruck der vorzüglichsten Hochachtung, Ihr sie nie vergessender Käsebier. Na? Ist gut. Sehr gut so, ja. Ach, Männer, vielleicht wirst du noch berühmt. Du glaubst du doch selber nicht. Sagen Sie was. Verstehe. Ja? Herr Doktor, ein Herr Lambeck ist da. Ja, soll reinkommen. Naja, ich werde sehen, was ich machen lässt. Kleinen Moment bitte. Guten Tag. Lieber Lambeck, sehr willkommen. Nehmen Sie bitte Platz. Kleinen Moment noch, ich spreche gerade. Tag, ja, also. Wie gesagt, wollen wir mal sehen, was man da tun kann. Ja? Lieber Herr Lambeck, nun zu Ihnen. Sie sehen Hochbetrieb wie immer. Aber was soll man machen? Man kommt nicht zu sich selber. Wie ich mich freue, Sie zu sehen. Was macht die Kunst? Naja, so. Entschuldigen Sie, einen Moment geht ganz schnell. Ja, Herr Geheimrat, gut, dass Sie noch mal. Ja, die ist heute. Nein, das schaffe ich nicht. Ich hatte mir das zwar vorgenommen, aber Sie wissen ja, wie das ist. Ja, ich weiß, Industrie- und Handelstag und um 12 außerdem die Sitzung der Papierfabrikanten. Vor lauter Sitzung kommt kein Mensch zum Arbeiten. Übrigens schrieb mir Honig vom Verband der deutschen Holzpapierfabrikanten wegen der Zollpolitik, dass wir da gemeinsam vorgehen. Er will da Papier vorbereiten, ja. Ja, das ist auch meine Meinung. Da können Sie auf mich zählen, versprochen. Also dann ja, und eine Empfehlung an die Frau Geheimrat. Danke. Bitte, wiederhören. Aber nun zu Ihnen, lieber Herr Lambeck. Sie sehen, womit sich unser eins rumschlagen muss. Den lieben langen Tag, Konferenzen, Sitzungen, Eingaben, Absprachen und dann die gesellschaftlichen Verpflichtungen, die man so hat. Manchmal denke ich, man kommt aus dem Wrack gar nicht mehr raus. Tja, es ist ziemlich munter bei Ihnen, Herr Waldschmidt. Man spürt Berlin. Bei Ihnen, als Paletti. Was macht die Kunst? Die Premiere läuft? In einer Woche wissen wir mehr. Wir sind alle sehr gespannt und glauben Sie mir, Berlin ist richtig viel besser als Wien. Allein diese Schauspieler hier, grandios. Tja, dieses Berlin hat was, ohne Zweifel. Hm. Dieses Tempo, dieses Fluidum. Nun, wie wär's? Hätten Sie nicht mal Lust, über diese hinreißende Stadt mal etwas zu Papier zu bringen? Sie wissen doch, auch Goethe hat es nicht verschmäht, sich gelegentlich an aktuellen Gegenständen zu versuchen. Hm. Ich meine, wir würden uns natürlich erlauben, Ihnen ein außergewöhnliches Honorar. Naja, ich weiß nicht, ob mir die kleine Prosaform... Ob mir die liegen wird. Aber ich müsste zwar noch mit Mulat sprechen, aber er ist sicher begeistert. Was halten Sie von 1000 Mark? Naja, das Material gibt's ja eigentlich genug. Ich meine, vielleicht... gestatten Sie, dass ich mir Ihren Vorschlag noch einmal gründlich überlege? Überlegen Sie, Herr Lambeck. Also abgemacht. Otto Lambeck war sehr groß, sehr schmal und grauhaarig. Die neue Aufgabe lockte ihn. Aber wo beginnen? Er ging langsam durch die belebte Stadt, schaute sich um, genoss den Lebensnerv einer Metropole. Die untere Friedrichstraße ist eine merkwürdige Gegend. Film, schlechte Läden, billige Seidenwäsche mit noch billigeren Spitzen dran, die Kombination 57, Blusen, grelle Seidenkleider. An der Leipziger Straße stehen Zeitungshändler, werden Primeln verkauft. Dort kreuzt das Bürgertum die Gegend der Unsicherheit. An der Ecke die beiden Cafés, Treffpunkt der dunkelsten Welt, Treffpunkt gut situierter Bürgerinnen. Hier ruhen die Damen von ihren Einkäufen aus. Lambeck ließ sich treiben. Es ist gut, dass ich den Auftrag annahm, sagte er sich. Man braucht ja eigentlich nur abzuschreiben. Ganz einfach. Die Stadt abschreiben. Aber wo beginnen? Guten Abend, Herr Lambeck, sagte plötzlich eine Stimme neben ihm, kaum dass er in einem der Cafés Platz genommen hatte. Guten Abend, Herr Lambeck. Ja? Ich bitte um Verzeihung, Sie kennen mich nicht, aber ich kenne Sie natürlich. Frechter mein Name, freier Journalist. Ich bin Ihnen kürzlich in der Redaktion des Berliner Tageblatts begegnet und hat mich Ihnen vorgestellt, aber das war ein bisschen hektisch, wie immer. Ja, da haben Sie recht. Bisschen hektisch. Man erzählt sich in der Redaktion, dass Sie eine Reihe von Artikeln über Berlin schreiben wollen. Naja, das ist so ein Plan. Aber das ist doch wunderbar. Das wäre eine große Ehre für uns. Aber setzen Sie sich doch. Danke sehr. Mit Vergnügen. Nun ja, Herr Dr. Waldschmidt hat mich darum gebeten. Ich wollte es Ihnen nicht abschlagen. Ja, dabei ist es gar nicht so leicht, über Berlin zu schreiben. Die besten Leute haben sich da schon die Zähne ausgebissen. Ich weiß, allein die Mühe, die es macht, den richtigen Stoff zu finden. Ja, so ist es. Es muss halt ein Stoff sein, der Interesse erzeugt, der das Zeug hat, über Nacht zum Stadtgespräch zu werden. Leicht gesagt. Ja. Haben Sie übrigens den Aufsatz eines jungen Journalisten gelesen? Gulisch, glaube ich, war das. Dabei ging es um einen Volkssänger. Nein. Wo stand er denn? In der Berliner Rundschau, vor ein paar Tagen. Sehr eindrucksvoll. Klingt interessant. Ich könnte ihn Ihnen besorgen und zuschicken. Was würden Sie machen? Aber ich bitte Sie, selbstredend. Das wäre sehr freundlich. Ein Vergnügen wäre mir das, ein Vergnügen. Danke. Er hat Danke gesagt. Frechter war selig. Der große Otto Lambeck hat Danke gesagt. Dies war der Weg zu einem neuen Aufstieg. Ich habe mit Lambeck Kaffee getrunken, ihm einen Tipp gegeben. Daraus wird sich was machen lassen. Ich werde ihn wieder treffen, ich werde ihn interviewen, ich werde ein Buch herausgeben. Spaziergänge mit Otto Lambeck. Oder so ähnlich. Ich werde im Radio über ihn sprechen. Er war wieder oben. Er war ganz begeistert von sich. Ach, da bist du ja. Gut siehst du aus. Du nun wieder. Enchanté, chérie. Wie geht's? Wie steht's? Wie liegt's? Vertikal ausgezeichnet. Daher horizontal gestrichen. Brief. Wie schade. Ich reorganisiere gerade das Wiener Ballett. Alle Achtung. Da gratuliere ich aber. Danke, danke. Auf der Durchreise? Ja und nein. Man könnte sich durchaus sehen. Nein, mein Lieber. Seit 7 Jahren Schluss. Neuerdings Grundsätze? Vielleicht. Kommt drauf an. Warten wir es ab. Sieh mal da drüben, die Kleine in Blau. Kennst du die? Nur von früher. Ist lange her. Die lebt jetzt mit dem Krause. Ist sie geschieden? Ach, Unsinn. Ihr Mann lebt mit der Korb vom Linke-Theater. Weiß man das? Natürlich, alle Welt. Ganz offiziell. Sie wohnen zusammen. Was? Alle vier? Psch. Ja, natürlich. Himmel. Alle Wetter. Warum nicht? Wenn's Spaß macht. Otto Lambeck befolgte den Rat, sich in der Hasenheide mal den Volkssänger anzuschauen, der in Berlin neuerdings als Geheimtipp gehandelt wurde. Es hatte sich so ergeben, dass Fräulein Dr. Kohler, die er schon längere Zeit kannte, ihn begleitete. Als sie das Kabarett betraten, war das schon voller Betrieb. Ausverkauft. Unter dem mächtigen Dach des Theaters saßen hunderte von Leuten, immer 8 Leute an einem Tisch. Auf der Bühne ein derbes Stück Volkstheater. Streitendes Ehepaar. Dann kam der Schwiegervater. Nicht der Schwiegersohn, sondern Papa ging fremd. Das Objekt seiner Begierde, eine völlig überdrehte Soubrette, trat auch auf. Auch ein Baby wurde einem nicht dazugehörenden Papa in den Arm gelegt, das Publikum brüllte. Saudumm, aber beglückend. Dann kam der Gentleman auf dem Schlappdraht. Nicht übel. Er nahm mit dem Munde vom Boden ein Taschentuch auf, trug einen Tisch und fuhr auf dem Einrad. Das war ehrliche Arbeit. Da wurde die Schwerkraft überlistet. Und dann kam die Hauptnummer. Käsebier. Er war klein, ein bisschen pummelig. Kein Adonis, von dem die Mädchen träumten, aber eine Stehauffigur, die sich nicht die Butter vom Brot nehmen lässt. Und immer oben auf. Sang kleine Lieder über kleine Leute. Ich tanz Charleston, du tanz Charleston, er tanz Charleston. Und was tut sie, mein Charleston? Sie tanzt auf. Ich brauch Vorschuss, du brauchst Vorschuss, er braucht Vorschuss. Wer braucht denn hier keinen Vorschuss? Du brauchst ihn hoch. Ich stempel, du stempel, ich stempeln. Wir gehen da alle stempeln. Und was tun sie? Na, was sagen Sie, sagte Fräulein Dr. Kohler zu Lambeck und lieferte die Antwort gleich mit. Grandios, nicht? Dies ist die Vernunft, eine himmlische Ratio. Lambeck suchte nach einer Formulierung, die ihm als Theaterautor gemäß zu sein schien. Dann sagte er gewichtig, »Ich will mal so sagen, hier lange vergeblich gesucht, wächst Selbstironie und Galgenhumor und das Glück der Gemeinschaft zusammen.« Otto Lambeck saß über seinem Käsebierartikel. Sein Stück am Deutschen Theater hatte sich als Flop erwiesen. Ja, bitte? Hier ist Lotte Kohler. Ach, Sie sind's, das Fräulein Doktor. Na, wie geht's? Was fragen Sie noch? Haben Sie keine Presse gelesen? Naja, schon. Das besagt doch nichts. Na, sagen Sie schon. Der Abend war ein kompletter Durchfall. Das finde ich nicht. Mir hat's gefallen. Sehr nett von Ihnen. Ich habe das hinter mir. Ich arbeite schon an meinem neuen Stück. Ach ja? Eine Erbschaftsgeschichte. Und was ist mit Käsebier? Ich schreibe gerade. Dann drücke ich die Daumen. Danke. Lambeck schrieb über Käsebier. Auch er holte weit aus, sprach über die Anfänge auf dem Pariser Hügel des Montmartre, ordnete den populistischen Kabarettisten und Volkssänger ein in die Entwicklungsgeschichte des Kabarets. Sprach von Traditionen, die in der Kleinkunstbühne draußen in der Hasenheide noch gelebt werden, wo das Bier noch erschwinglich und die Späße eher derb als ausgetüftelt literarisch daherkommen. Lambeck beschrieb das Gehörte und Gesehene und nannte ihn unterschätzt. Ein Wort, das schon Golisch gebraucht hatte. Es war eine Hymne. Der Artikel erschien in der Morgenausgabe der Berliner Tageszeitung. Am Abend telefonierte der Agent Blumenthal mit dem Direktor vom Primus Varieté. Haben Sie den Artikel von Lambeck in der Berliner Tageszeitung gelesen? Hören Sie, eine Entdeckung. Wollen Sie sich ihn nicht sichern? Lächerlich, bloß weil ein Dichter was schön findet. Ich habe eine Nase, lassen Sie sich das gesagt sein. Jetzt kriegen Sie den Mann noch für 50 Mark am Abend. In 3 Monaten müssen Sie 300 zahlen. Ach, lächerlich. Wenn Sie das mal nicht nur falsch einschätzen, Herr Direktor. Nee, wiederhören. Ja, bitte hier bei Lambeck. Ja, hier Funkhaus, Dr. Zwirger. Der Meister selbst? Ja. Verehrter Meister, Sie haben einen Artikel über Käsebier in der Berliner Tageszeitung geschrieben. Berlin spricht davon, Ihre Entdeckung. Ich komme mit einer Bitte. Würden Sie wohl den Sänger Käsebier im Radio interviewen? Was soll ich tun? Den Sänger Käsebier interviewen. Aber ich bin kein Journalist, ich habe keine Mikrofonstimme. Und schlagfertig bin ich auch nicht, fürchte ich. Und bin ohne Geistesgegenwart. Also das ist eine Aufgabe, die mir ganz und gar nicht liegt. Aber, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Bin Dramatiker. Sie sind ein berühmter Mann. Ach, nee, das ist nichts für mich. Also dann will ich es mal anders ausdrücken. Würden Sie sich mit dem Sänger Käsebier im Radio unterhalten? Nein, das auch nicht. Also verstehen Sie das bitte nicht falsch, Herr Doktor. Nehmen Sie dies bitte nicht als meine prinzipielle Einstellung gegen das Radio. Ich bin ein Anhänger dieser außergewöhnlichen Erfindung, um sie nicht weltbewegend zu nennen. Es ist nur... Ja, das hört man gern. Würden Sie also geneigt sein, vielleicht etwa 20 Minuten über ihn einen kleinen Vortrag zu halten? Vortrag? Nun ja, ich meine vielleicht, ja, das könnte ich tun. Also vielleicht Freitag? Das wäre in 4 Tagen. Das scheint mir ein wenig zu rasch für die Vorbereitung. Aber nächsten Freitag gern. Ja, gut, ich werde nachsehen, ob wir nächsten Freitag, Moment mal, es ansetzen können. Ja, das ginge. Also gut, Freitag. Na gut, dann versuchen wir das. Hallo, hier Radio Berlin. Auf Wellenlänge so und so sende ich dir Küsse hin. Doch bin ich mal bei dir zu Hause. Am Freitag, dem 10. März, sprach Otto Lambeck im Radio über Käsebier. Unterschätzt nannte er ihn. Wie er es schon in seinem Artikel getan, wie ihn schon Golisch genannt hatte. Käsebier, der kleine, pummelige Unterhaltungskünstler, spricht uns aus dem Herzen. Ein Phänomen. Käsebier, das ist die Vernunft, die himmlische Ratio, seinen Schmerz an der Welt nicht mehr allein hinauszuschreien, sondern als Abendvergnügen vor Leuten wie du und ich vorzutragen. Hier, lange vergeblich gesucht, hier in der Hasenheide, wächst Selbstironie und Galgenhumor und das Glück der Gemeinsamkeit zusammen. Dank Käsebier, dem Troubadour des Tingeltangels. Liebe Hörer, hier ist die Berliner Funkstunde. Wir brachten einen Vortrag des bekannten Dramatikers Otto Lambeck über den Berliner Volkssänger Georg Käsebier, der in der Hasenheide sein Unterhaltungsetablissement betreibt, das neuerdings in aller Munde ist. Damit beendet die Berliner Funkstunde ihr heutiges Programm. Sie hören uns morgen wieder zu den gewohnten Sendezeiten. Wir wünschen eine gute Nacht und bitte vergessen Sie nicht, die Antenne zu erden. Danach gab es kein Halten mehr. Fritz Grönemann schrieb ausführlich in der Weltschau und verglich den Sänger mit der besten Pariser Tradition. Otto Magnus schrieb kurz, aber brillant im Excelsior, einer Zeitschrift für modernes Leben. Gräfin Blomsig schrieb über ihn in jener eleganten Zeitschrift der Rechten, die sich in nichts von der eleganten Zeitschrift der Linken unterscheidet. Sie schrieb, dass hier ein ursprünglich deutsches Talent sich zeige, eine Art Zwischending zwischen Hofsänger und Volksdichter, eine Verbindung von ursprünglicher Musikalität und Volkswitz. Der Rote Stern schrieb, dass dieser Mann gewiss sehr viel könne, dass aber seine Texte von jener albernen Verherrlichung einer untergehenden Klasse zeugten, die es einem klassenbewussten Proleten verbieten würden, solche Vergnügungsstätten aufzusuchen. Die Zentrumszeitung meinte, er gestaltet Figuren aus der Welt des Volkes, aus der Unterwelt mit außerordentlicher Distanz, so dass eine Unanständigkeit, eine Zweideutigkeit durch seine Kunst nicht mehr subjektiver Ausdruck, sondern objektive Gestalt wird und so ihrer moralischen Gefahr beraubt ist. Der sehr geistvolle Kritiker der Flamme verfasste einen Essay, in dem es hieß: Käsebier ist ein Talent, aber zum Genie fehlt ihm jene transzendente Note, die erst dem talentierten Künstler jenes Metaphysische beigesellt, das ihn zum Genie adelt. Wenn, so hieß es weiter, Herr Ixo ihn einen Bruder der Gilbert nennt, so trifft das nicht, denn Käsebier ist ein Naturtalent. Wo sein Gebiet über jene Alltäglichkeit hinausgeht, gerät er leicht ins Banale, eine gekonnte Banalität, die ich persönlich weniger schätze als den Schrei, der ungekonnt sich der Brust einer beseelten Jugend entringt. Und der Völkische Aufbruch schrieb: Wieder ein hochgelobtes Talent der jüdischen Asphaltpresse. Die bezahlten Kreaturen des Herrn Moses Isaak Waldschmidt behimmeln etwas, wovon sie keine Ahnung haben. Von 100 überzüchteten Gehirnfädchen vielgeplagte, widerliche ausländische Juden missbrauchen die deutsche Sprache, um einen Sozi zuzujubeln, der den größten Schatz unseres Volkes, das schönste Erzeugnis der Heimatkunst, das Volkslied, begeifert und für seine eitlen Sprünge missbraucht. Sowohl die kölnische wie die Münchner Illustrierte brachten Artikel über Käsebier mit 5 bis 7 Abbildungen. Eigentlich habe ich ihn ja entdeckt. Wie das? Ganz einfach. Ich habe Lambeck auf Käsebier aufmerksam gemacht. Danach war kein Halten mehr. Erstaunlich. Frechter war entschlossen, aufs Ganze zu gehen. Nun saß er im romanischen Café und verhandelte mit dem Verleger Mohnkopp über ein Buchprojekt. Sein ein Buch über Käsebier also. Ja, genau. Ich habe was Leuten hören, dass er demnächst im Wintergarten auftritt. Und wie groß? Welcher Umfang? Nicht mehr als 5 Bögen. Preis 1,50 Mark. Und das Honorar? Diesmal Pauschale und Prozente. Nee, mein Lieber. Doppelt gibt's nicht. Nur Prozente. 10 Pfennig pro Exemplar. Und 2000 Mark im Voraus, Herr Mohnkopp. Nichts da. Wer schreibt's denn überhaupt? Ich werde alle Prominenten um Beiträge bitten. Dichter, Schauspieler, Kritiker, einen von der Regierung und vor allem ein langer Artikel von Käsebier selbst. Über Käsebier. Ich selbst zeichne als Herausgeber. Ich garantiere einen Bombenerfolg, darum will ich auch Prozente. Sie sind sehr tüchtig. Also, 1000 Mark und 5% gehandelt wird nicht. Gemacht. Ist ja wieder bumsvoll. Mordsstimmung. Naja, der Laden luft. Kann ich nicht klagen. Haben Sie einen Moment Zeit für mich? Wenn es nicht so lange ist. Ich hab noch einen Auftritt. Geht ganz schnell. Dann gehen wir besser vor die Türe. Gut. Hab noch eine Kleinigkeit zu besprechen. Also, was fällt an? Also, Herr Käsebier, das mit dem Buch geht klar. Riesenprojekt das Ganze. 20 Seiten Käsebier, ferner 10 Fotos. 1 privat, 1 mit Frau, 1 im Heim, 6 Fotos in verschiedenen Rollen und dann... Was tun Sie denn gern, Herr Käsebier? Tja, was soll ich Ihnen da sagen? Da haben Sie Vögel? Nee, höchstens den Kopf. Sonst irgendwelche zoologischen Interessen? Ich meine Hunde, Katzen oder so? Nee, nur meine Frau. Was ist mit Landwirtschaft? Vielleicht haben Sie eine Laube? Nee, wozu denn? Irgendwelche Hobbys? Treiben Sie Sport? Na ja, ich bin Radfahrer. Na großartig, lass ich als Radfahrer fotografieren. Ich gerade mal bloß so, nur so ein bisschen. Egal, dass ich im Rennfahrertrikot aufnehme. Na, da werden meine Kollegen, also die werden wir da ganz schön veräppeln. Wenn Sie erst im Wintergarten auftreten, wird Sie niemand mehr veräppeln. Na, hoffen wir mal. Also 6 Fotos in Rollen, Lebensbeschreibung nicht unter 20 Seiten. Schreibmaschine, einseitig beschrieben. Na gut. Wartet. Ja, das war's. Nur nicht vergessen, die Sache eilt. Kohlerin, lassen Sie den Kerl laufen. Er taugt nichts. Berliner Rundschau Golisch? Ach nee. Und was verschafft mir die Ehre, Herr Frechter? Ach, tatsächlich? Und was ist mit Honorar? Also gut, ich schreibe Ihnen was. Ja, mache ich. Wiederhören. Also, ich glaub's ja nicht. Jetzt ratet mal, wer das war. Willi Frechter. Stimmt. Und woher wissen Sie? Golisch, Sie werden langsam alt. Sie haben doch seinen Namen erwähnt, eben im Gespräch. Tatsächlich? Was will denn die Ratte? Na, der ist vielleicht tüchtig. Verehrter Herr Kollege, Sie müssen mir unbedingt 5 Schreibmaschinenseiten schreiben über Käsebier. Mondkopf gibt ein Buch heraus und ich helfe ihm dabei. Und gerade Sie dürfen da natürlich nicht fehlen. Schließlich haben Sie ihn doch entdeckt. Sie sind in bester Gesellschaft. Berlins beste Fehlanschreiben, was und so weiter, bla bla bla bla bla. Kann es sein, dass Sie ihn insgeheim beneiden, weil er so tüchtig ist? Dieser Hans in allen Gassen? Ja, so geht's. Erst müssen Sie kommen und den Käsebier entdecken und dann muss erst Otto Lambeck nach Berlin kommen, um ihn groß zu schreiben. Dann hängt sich Frecht an ihn ran und macht das große Geschäft. Ein Buch bei Mohnkopf. Und nun darf ich gnadenvollerweise einen Beitrag liefern. Na, tun Sie's. Dabei sein ist alles. Mag ja sein. Aber ich gehe jetzt erstmal in die Kantine. Auf den Schrecken brauche ich Schnaps. Ach, Herr Miermann, darf ich bei Ihnen mal telefonieren? Natürlich. Nein, Frau Dr. Kohler, das dürfen Sie nicht. Aber... Kohlerin, bitte. Man mokiert sich schon über Sie. Wer? Machen Sie sich nicht lächerlich. Man darf einem Mann nicht nachlaufen. Aber wenn ich ihn liebe, dann ist es doch kein Nachlaufen. Ich liebe ihn und er liebt mich. Sagt er. 3 sollen Sie gestern seinetwegen beim Börsenkurier angerufen haben. Immer wieder. Ganz so, wie Sie glauben, war es nun doch nicht. Er hatte versprochen, mit mir in die Impressionistenausstellung zu gehen, wollte mich abholen. Um 11. Da habe ich gewartet. Um 12 habe ich dann angerufen. Er sagte, es sei etwas dazwischen gekommen. Er käme um 1. Da habe ich bis 2:30 gewartet und dann telefoniert. Er hat sich 1000 entschuldigt und gesagt, er käme um 4. Als ich dann kurz nach 5 nochmal anrief, war er weggegangen. Abends lag dann ein Brief vor meiner Tür. Ein Liebesbrief. Schlagen Sie sich den Mann aus dem Kopf. Dieser Meier Paris ist ein Ekel. Aber ich... Vergessen Sie's. Unterdessen war die totale Vermarktung von Käsebier in vollem Gange. Frechter lieferte ganze Arbeit. Ein Berliner Schuhhaus war bereit, seine neue Kollektion Käsebier zu nennen und versprach sich davon eine enorme Umsatzsteigerung. Frechter strich dafür eine beachtliche Provision ein. Bei der Zigarettenfabrik Käsebier, die sich mit 50.000 Mark Kapital gründete, ist neuerdings Frechter Reklamechef. Er lancierte die Zigarette Käsebier Melior, Käsebier Optimus, Käsebier Bonus. Für jeden Geschmack etwas. Auf den Jahrmärkten gab es längst einen besonderen Clou. Käsebier als Gummipuppe, als Hampelmann, als Aufziehpuppe, nur hier, als Luftballon. Der echte Käsebier, die echte Gummipuppe. Etwas für die Kleinen, damit sie lachen und nicht weinen. Können Sie ans Herz drücken, können Sie mit ins Bad nehmen, können Sie an der Wand ballern, können Sie einen Tritt geben. Das hilft alles nicht und sagt Ihnen, Käsebier kiekt egal weg, blöd aus der Wäsche. Erstklassige Seiden-Charles mit dem Kopf von Käsebier, Stück für 3 Mark. Das echte Coty-Parfum mit der unverfälschten Käsebier-Duftmarke. Der Fabrikant hat pleite gemacht, darum jede Flasche nur sage und schreibe. Und hier, was haben wir denn hier? Na, natürlich den kleinen Käsebier. Ein Spaß für die ganze Familie. Wie das geht? Ganz einfach. Einfach hier an der kleinen Schraube gedreht und schon hoppelt der kleine Mann drauf los. Und nicht vergessen, Käsebier singt und spricht. Nur auf Omega. Inzwischen war Frechter mit der Schallplattengesellschaft Omega handelseinig geworden und hatte gegen eine beachtliche Vermittlungsgebühr einen Plattenvertrag für Käsebier ausgehandelt. Das verknautschte Käsebierporträt blinzelte neuerdings von einem Riesenplakat herab. Besucher der Hasenheide kannten und liebten die kleinen Schlager, die sich nun auch auf dem Grammophonteller drehten. Wie soll er schlafen durch die dünne Wand? Muss Liebe schön sein? Wer mit mir will, der komme mit. Wer nicht mit will, der geht alleine. Und besonders beliebt, da geht mir der Hut hoch, doch ich hab keinen Uff. Berlin ist groß. Zur besten Sendezeit am Sonntagnachmittag um 5.20 Uhr sang Käsebier 20 Minuten im Radio. Unter anderem ein paar alte Schlager aus dem Biedermeier, was für Kenner ein großer Genuss war. Der Kopf des Tages in den Funkzeitungen war für Sonntag überall Käsebier. Und wer abends ins Kino ging, erlebte den Künstler ganz groß auf der Leinwand. Zwar noch stumm, Dafür aber beeindruckte Käsebier mit außerordentlicher Mimik, mit seinem verzweifelten Gesichtsausdruck, den er sich für seine Couplets zurechtgelegt hatte. In der Wochenschau liefen vor ihm Cowboy-Spiele in Südamerika und nach ihm Einweihung des Schulschiffs Brigella durch den Duce. Dazwischen 2 Minuten Käsebier. Haben Sie eine Ahnung von Berlin? Und dann gab es endlich wieder einen ganz großen Abend in Berlin. Fast eine Sensation. Die Zeitungen waren voll davon und die Plakate schrien es von den Häuserwänden in die Welt hinaus. Käsebier gastiert im Wintergarten. Im Foyer traf man alles, was in der Saison bei Premieren in Berlin zu treffen war. Margot hatte ihren neuesten Begleiter mitgebracht, ein Herr von der südamerikanischen Gesandtschaft, mit dem sie herrlich Französisch parlieren konnte. Käthe war da, frisch geschieden und gut gelaunt. Sie ließ bei jeder Gelegenheit einfließen, dass sie neuerdings Gymnastikkurse gibt. Bankier Muschler war da mit Gattin Teddy, Bankier Hersheimer und Frau, Graf Dinkelsbühl, der Golf- und Polospieler, Herr von Trappen vom Auswärtigen Amt und Zeitungsverleger Waldschmidt war mit Otto Lambeck in einer Loge zu sehen. Dass es ein ganz großer Abend werden würde, war schon daran abzulesen, dass nicht die Varieté- und Kleinkunstkritiker, sondern die Theaterkritiker gekommen waren, die es normalerweise vorziehen, Veranstaltungen dieser Art fernzubleiben. Und genau genommen war dieser Abend frech das Abend. Überall lagen die kleinen, frisch gedruckten Hefte herum und fanden reißenden Absatz. Käsebier, ein Berliner Volkssänger. Wie er wurde, was er ist. Frechter war es auch, dem es gelungen war, den Agenten Blumentopf davon zu überzeugen, dass Käsebier unbedingt im Wintergarten auftreten müsse. Noch dazu zu horrender Gage. Natürlich war auch Golisch von der Berliner Rundschau gekommen, an seiner Seite das Fräulein Doktor. Beide hielten sichtlich nervös Ausschau nach gewissen Zeitgenossen. Lotte Kohler entdeckte den ihren schließlich am Arm von Frau Konsul Margot Weißmann, von der gemunkelt wurde, sie nehme es mit der ehelichen Treue ebenso wenig genau wie ihr Gemahl, der stadtbekannte Fabrikant und Schürzenjäger. Als Lotte sich den beiden in den Weg stellte, gab Oskar Meyer-Pares nach kurzer, allzu kühler Begrüßung vor, noch etwas erledigen zu müssen und überließ die beiden Damen sich selbst. Irgendwoher kennen wir uns, wenn ich nur wüsste, woher. Vielleicht hat Herr Meyer-Pares von mir erzählt. Schon möglich. Kennen Sie ihn schon lange? Ossi? Oh Gott! Seit der Tanzstunde, das war, als er noch Meier hieß, nur Meier ohne Paris. Ist das nicht schrecklich, fast hätte ich ihn mal geheiratet, aber das ist lange her. Man merkt gar nicht, wie die Jugend vergeht. Aber ich bitte Sie, was wollen Sie? Sie sind schön, reich, elegant. Sie haben einen einflussreichen Mann und ein süßes Kind. Das sagen Sie so, meine Liebe. Wie lange noch und der Lack ist ab? Deshalb habe ich ja auch die Kleine bekommen. Ich habe gedacht, dann fällt einem das Altern leichter. Aber es hilft einem auch nichts. Ich glaube, Gnädigste, da unterschätzen Sie die Liebe. Und Sie überschätzen sie, fürchte ich. Ja, vielleicht. Unterdessen hatte Golisch Ausschau nach Frechter gehalten. Golisch hat am Bücherstand das Käsebierbüchlein erstanden und dabei den vollen Preis berappt. Er hatte beim Durchblättern seinen Beitrag entdeckt und war erleichtert. Seinen Unmut auf Frechter konnte das allerdings nicht besänftigen. Als er ihn in der Menge entdeckte, stürzte er auf ihn zu. Ah, der Herr Redakteur von der Rundschau. Wie geht's, wie steht's? Das ist kurz gesagt. Eigentlich sollte man Ihnen eine brennen. Gleich hier. Womit kann ich dienen, Herr von Goethe? Ach, jetzt quatschen Sie keine Opern. Das wissen Sie sehr gut. Bloß für die Ehre des Gedrucktwerdens ist nicht. Also wie viel? Pinke, pinke, zaster. Aber Herr Golisch, was denken Sie von mir? Ich wollte Sie doch nicht um Ihr Honorar prellen. Ich wagte nur nicht, Ihnen lumpige 20 Mark anzubieten. Das ist nämlich das Höchste, was ich Ihnen zahlen kann. Och, und was haben Sie bekommen? Ach, auch kaum was. Und was meinen Sie, was ich für Mühe hatte? Jetzt hören Sie mir mal gut zu. Ich bin kein Amateur, ich lebe vom Schreiben. Hier Geld, hier die Ware. Wie gesagt, Herr Golisch, wenn Sie die 20 Mark wollen. 25. Also gut, 25. Ich schick's Ihnen gleich morgen. Das möchte ich Ihnen auch geraten haben. Schönen Abend noch. Ich rufe Sie mal an, es gibt neue Pläne. So, dann wollen wir mal. Sehen Sie jemanden, den Sie nicht sehen, Herr Lambeck? Tut Berlin sozusagen und alles Ihr Werk, Meister. Das heißt, unser Werk. Und so muss es sein, Verleger und Dichter arbeiten zusammen. Leider kann ich diesen Entdeckerruhm nicht in Anspruch nehmen. Herr Frechter hat mich auf Käsebier aufmerksam gemacht. Ach, seien Sie mal nicht so bescheiden, Lambeck, das führt zu nichts. Wollen wir mal sehen, wie der Westen Ihren Käsebier annimmt. Wird schon werden. Haben Sie übrigens gehört, was der Konsul mir eben zugetuschelt hat? Nämlich? Muschler soll wahnsinnig an der Börse verloren haben. 100.000. Es wird gemunkelt, er habe Alabäs gefixt und plötzlich wäre es wieder aufwärts gegangen. Wer ist Muschler? Sie wissen nicht, wer Muschler ist? Ich bin Dichter, Herr Doktor. Richard Muschler, Ritchie, der Bankier. Ich fürchte, davon verstehe ich nichts. Na, umso besser. Der Käsebierauftritt im Wintergarten war das Tagesgespräch bei der Gesellschaft, die Margot Weißmann wenige Tage später gab. Ehemann Weißmann zog sich hin und wieder ins Herrenzimmer zurück, wo darüber politisiert wurde, ob ein Kanzler vom Schlage Bismarcks die allgemeine Krisenstimmung abschwächen und der Wirtschaft neuen Auftrieb geben könne. Obwohl nie direkt von Geld die Rede war, ging es im Grunde um nichts anderes. An der Garderobe nahmen junge, hübsche Dinger den Damen die Pelze ab und gaben dafür Nummern aus. Die Herren hatten als Uniform Otterkragen auf den Mänteln, die innen mit Nerz und Bisam ausgestattet waren. Es schien, als habe man da ganze Herden verarbeitet. Einige der jungen Damen gingen in Schwarz auf Dämon angestrichen. Sie suchten das Abenteuer auf dem Hintergrund des eigenen Mannes. Unter den Gästen nur Leute, die angesagt waren und die man einfach kennen musste. Willi Frechter, der Herausgeber des Käsebierbuches, eben noch ein Nobody, gehörte neuerdings dazu. Wer Augen dafür hatte, sah ihn bald in angeregten Gesprächen mit Kochius, dem Verlagsleiter der Berliner Rundschau, fachsimpeln. Sie haben, wie mir scheint, echte Managerqualitäten, lieber Frechter, alles was recht ist. Wie Sie das mit dem Käsebier gedeichselt haben, alle acht. Naja. Mit Sentimentalität ist nichts getan. Recht behält die beste technische Methode. Amerika ist Trumpf. Man muss sich mehr an Amerika orientieren. Ja, ja, da ist was dran. Automatisierung ist das Stichwort. Man muss den Kapitalismus schmieden, solange er noch warm ist, mal so gesagt. Auch Zeitungen werden drüben ganz anders gemacht. Meinen Sie gemanagt? Aber ja, große Räume, 50 Schreibmaschinen und alle in einem Saal. Das klingt interessant. Bunt muss eine Zeitung sein, bunter, wissen Sie. Einmal das Feuilleton als Spitze, einmal der Mord, einmal Politik. Aber nicht immer diese Politik, das will doch kein Mensch lesen. Da sagen Sie was, Frechter. Und Bilder, jeder Artikel, erstklassig illustriert. Wir fangen jetzt auch schon an, mehr Zeichnungen zu bringen. Ich bitte Sie, Zeichnungen. Wozu Zeichnungen, Fotos? Technik ist Trumpf, Mechanisierung. Warum soll die Berliner Rundschau weniger Auflage haben als die Berliner Tageszeitung? Meine Rede. Damit liege ich meinem Verleger schon seit Jahren in den Ohren. Wissen Sie, mit Geist lockt man keinen Hund hinterm Ofen vor. Geist? Wer will denn Geist? Tempo, Schlagzeile, Sensation. Das wollen die Leute. Amüsement. Jeden Tag eine andere Sensation. Groß aufgemacht. Ach, ich würde schon Schwung in eine Zeitung bringen. 3 Ausgaben würde ich machen. 3 Ausgaben. Ich würde mal gern was mit Ihnen zusammen machen. Die Berliner Rundschau ist eine ehrenwerte Zeitung. Die Frage ist nur, ob das heutzutage noch reicht. Man müsste das Blatt umorganisieren. Wissen Sie was, Frechter? Warum besuchen Sie mich nicht mal in meinem Büro? Aber gern. Versprochen. In den nächsten Tagen. Keine 10 Schritte entfernt ging es auch ums Geschäft. Reinhold Kaliski, von Beruf Schwiegersohn des Zeitungsverlegers Waldschmidt, versuchte mit Bankier Muschler ins Gespräch zu kommen. Als das Thema der knusprigen, aber gut durchwachsenen Mädels abgehandelt war, kam man noch einmal auf den Wintergartenauftritt zu sprechen. Käsebier war in aller Munde. Köstliche Type das. Vielleicht ein bisschen zu direkt, aber köstlich. Einfach köstlich. Sie sagen es, die Leute wollen so etwas. Erster Mann, ganz erster Mann. Man müsste ihn managen. Wird er schon gemanagt, wie ich höre. Nein, ich meine richtig. Im Westen, hier bei uns, am Kurfürstendamm. Organisation ist alles, lieber Muschler. Na ja, machen Sie das doch. Ich denke, dieser Frechter hat seine Finger längst drin. Das meine ich nicht. Ich meine das ganz große Geschäft, nicht die kleinen Tantiemen. Sie haben doch Terrains. Die müsste man ausnutzen. Wie groß? 1000 Quadratmeter. Gerade richtig. Großes Haus. Reines Vergnügungsetablissement. Sehen Sie sich an, wie das Haus Vaterland geht. Das brummt. Ich stelle mir das so vor. Unten links Läden. Rechts Käsebier. Durch zwei Stockwerke das Lokal für Käsebier. Nur Käsebier. Käsebier als Unternehmer. Er unterhält die Leute als eigener Wirt. Er war nämlich mal Kneipenwirt in der Wiener Straße. War immer im Südosten. Gefällt ihm auch besser im Wintergarten. Ja, also was reden Sie da? Wer baut, wer finanziert? Ich gebe nichts. Ich stecke da mein Geld nicht in Unternehmungen. Ich kenne ganz erste Leute. Eine ganz erste Baufirma. Die müsste man heranziehen. Die haben eine Hypothek an Hand. Zu 8%, zweite 10%. Mhm. Wäre sehr billig. Was Ihnen Kaliski bringt, ist immer billig. Was für eine Sicherheit hätte ich für meine Grundstücke? Ja? Ich bin kein Unternehmer, ich bin Bankier. Ich habe nicht gern Sachen, bei denen ich nicht weiß, wie sie sich verzinsen. Was ist denn, wenn es im Theater schlecht geht? Dann kriegen wir mal keine Pacht. Das ist doch drin. Nee. Ich bin nicht für solche Sachen. In Papiere kenne ich mich aus. Aber bauen? Aber Herr Muschler, Sie werden doch nicht einfach die Terrains liegen lassen. In so einer Gegend. Aber weshalb? Was wollen denn Sie dran verdienen? Wie viel Prozent? Ich? Gar nichts. Ich würde Sie eventuell bitten, mir die Vermietung zu übertragen. Rufen Sie doch mal an bei Gelegenheit. Oder kommen Sie vorbei. Stunden später sitzt Muschlers bessere Hälfte, Teddy, daheim vor dem Frisierspiegel ihres Schlafzimmers und schminkt sich ab. Mein Gott, war das wieder ein anstrengender Tag. Was sagst du? Ich sagte, mein Gott, war das wieder ein anstrengender Tag, Mausi. Hast du dich gut amüsiert? Danach war mir heute nicht. Aber ein paar interessante Gespräche. Nämlich? Der junge Kaliski, weißt schon, der Schwiegersohn vom alten Waldschmidt. Der hat mir eine Verwendung für die Terrains angeboten. Um Gottes Willen. Weiß er, wie es steht? Ach, Unsinn, wie es kein Mensch. Die Auskunft über uns lauten glänzend. Was hier hört uns eigentlich noch? Nicht. Außer Terrains. Also, Terrains verkaufen? Fortziehen und von den Zinsen leben? Ach, so viel bringt dir das nicht ein. Ich kann mich nur noch durch einen Coup sanieren. Wenn ich von dem Bauer einen Überschuss von 100.000 Mark im Jahr habe, wird's gehen. 100.000 im Jahr? Kaliski will mir einen Unternehmer bringen, der das ganze Risiko trägt. Ja, und was ist mit Cannes? Selbstverständlich fahren wir nach Cannes. Wir dürfen unseren Kredit nicht schädigen. Man wird den Leuten nichts zu reden geben. Mach lieber heute als morgen pleite. Denn einmal musst du doch pleite gehen. Die meisten Leute, die machen pleite. Warum sollst du nicht auch pleite gehen? Denn nach der ersten Pleite kommt für dich die goldene Zeit. Hast du erst hinter dir den Offenbarungseid. Mach lieber heute als morgen pleite. Denn einmal musst du doch pleite gehen. Ein bisschen geschummelt ist auch an der Wahrheit vorbei. Mit anderen Worten, es stimmte nicht ganz, was Muschler zu Kaliski gesagt hatte, dass er noch nie an die Verwertung seines Terrains gedacht hatte. Während der Bankier 30 Siemens-Obligationen beleihen und sich 10.000 Francs wegen Cannes auszahlen ließ, führte Kaliski Dauertelefonate mit einem Herrn, dessen Frau die Tochter eines großen Bauunternehmers war. Herrn Rübe. Herr Rübe war Architekt. Ihm sagte Kaliski, was er mit Muschler besprochen hatte. Rübe war Feuer und Flamme. Ein Objekt von 2 Millionen. Theater, Wohnungen, Garagen, Läden. Schwiegervater Bauunternehmer. Er Architekt. Hypothekenbeschaffung für seinen Schwiegervater Kleinigkeit. Er selbst, Kaliski, Vermietung. Sofort. Sofort. Herr Muschler, da bin ich wieder. Die Sache nimmt langsam Formen an. Ich sehe das schon vor mir. Was piekfeines. Hochherrschaftliche Wohnungen. Alles 5 und 6 Zimmer. Damit können Sie ein Vermögen machen. Wer garantiert mir die Mieten? Ich brauche Sicherheiten. Ich bin Bankier, kein Bauunternehmer. Steckt da mein Geld nicht in unsichere Geschäfte? Ja, verstehe ich. Ich habe das mal durchrechnen lassen. Macht alles in allem eine Rentabilität von 20%. Ja, das hört sich ganz hübsch an. Aber wissen Sie, Kaliski, die Finanzierung ist bei so einem Projekt eben eine Hauptsache. Da lässt sich doch bestimmt was machen. Na, dann machen Sie mal. Und Kaliski machte. Telefonierte mit Rübe, der ihm versicherte, er habe mit seinem Schwiegervater gesprochen und er habe einen kompletten Vorschlag zu machen. Er habe eine erste Hypothek an Hand mit 8,5%. Die zweite Hypothek trage er selber mit 10%. Heute, bitte, wo 11 und 12 verlangt werden. Auszahlung erste mit 98, zweite mit 97. Alles glänzende Kondition. Bankier Muschler, kein Freund von unsicheren Geschäften, wie er sagte, ließ die Rechenmaschine heiß laufen und beriet sich mit einem Freund des Hauses, der auch gern mit im Boot gesessen hätte. Darf ich ganz ehrlich sein, Herr Muschler? Deshalb sind Sie hier. Ich verstehe Sie nicht recht. Sie wollen bauen. Was denn? Ein Theater für Käsebier und ein großes Wohnhaus mit Läden und Garagen. Welcher Architekt, wenn ich fragen darf? Natürlich dürfen Sie. Rübe. Was denn? Rübe? Ja, Rübe. Wer ist denn Rübe? Weiß ich nicht. Das ist der Schwiegersohn von Otto Mitte und Co. Was? Und da wollen Sie sich mit Haut und Haar an Otto Mitte verkaufen? Otto Mitte und Co. kann Ihnen doch Hunderttausende zu viel als Bausumme abnehmen. Ist doch egal. Der übernimmt das Risiko für die Pacht und für die Mieteingänge. Da kann es wohl egal sein. Aber Herr Muschler, Sie sind doch Bauherr. Es kann Ihnen doch nicht egal sein, wie teuer der Bau kommt. Ich bin kein Unternehmer, ich bin Bankier. Der Hauptsache ist mit der Rente, der Rentabilität. Rechnet mir Otto mit eine gute Rentabilität aus und übernimmt dafür die Garantie. Kann's wohl real sein. Aber es kann doch was falsch kalkuliert sein. Dann haben Sie ein verbautes und noch dazu überteuert gebautes Haus. Das ist sauber kalkuliert. Ich hab's nachgerechnet. Reine Baukosten, circa 1 Million. Schlüsselfertig inklusive Architektenhonorar. Dazu 100.000 Mark für die Garagen. Einnahmen, 180 Zimmer pro 1.000 Mark Miete im Jahr sind 180.000 Mark. 2 Läden gleich 11.000, die Garagen bringen 19, der Theater 25.000 Mark an Pacht, dazu noch der Überschuss aus der Tankstelle, alles in allem also ein Brutto von 245.000 Mark. Nehmen Sie einen Stift, rechnen Sie es nach. Und wenn was mit Otto Mitte passiert? Sonst noch was? Wissen Sie, wer Otto Mitte ist? Dem gehört Jans Tegel und Weißensee und halb Steglitz dazu, ich bitte Sie. Der Mann wird auf 5 Millionen Privatvermögen geschätzt. Otto Mitte! Wie ich gehört habe, Rübe ist der Schwiegersohn von Otto Mitte, war ich sofort beruhigt. Beim Bauen ist der Bau ja nicht so wichtig, die Finanzierung ist alles. Naja, ich weiß nicht. Wenn man Otto Mitte die Sachen von seinem Schwiegersohn bauen lässt und für die Mieten garantiert, kann ich doch beruhigt sein. Haben Sie denn schon mit Käsebier verhandelt? Wozu denn hat er Zeit? Erst muss es finanziell geregelt sein. Was soll ich mit Käsebier verhandeln, bevor ich was Positives weiß? Geschäft ist Geschäft. Und Geschäfte abwickeln heißt wachsam, immer auf der Hut sein. Richard Muschler, der Bankier, holte Erkundigungen ein. Vor allem über Otto Mitte, den Bauunternehmer. Sie fielen, wie erwartet, zu allgemeiner Zufriedenheit aus. Mitte war Unternehmer. Er konnte nie genug Projekte haben, nie genug zu tun, nie genug Risiko. Er war kein Menschenbeglücker. Er war kein Rebell. Er war Kaufmann. Er tat, was die anderen taten. Er baute deutsche Renaissance, er baute Jugendstil, er baute wilhelminischen Barock, er bebaute leere Grundstücke. Der große Kampf, den Muschler führte, war erstens um eine Garantie der Mieten durch Mitte und zweitens wollte Muschler eine Eigentümergrundschuld hinter der ersten Hypothek in Höhe von 250.000 Mark eingetragen haben, als Grundstückswert, sozusagen. Mitte lachte. Unmöglich. Das könnte Ihnen so passen. Sie geben nichts als das Grundstück und kriegen von mir ohne alle Kosten einen Bau hingepfeffert, der Ihnen 100.000 Mark Rente bringt. Und dann wollen Sie sich noch dazu eine Sicherheit verschaffen, die mich völlig wehrlos macht? Unmöglich, Muschler. Unmöglich. Aber Muschler beharrte darauf und forderte noch mehr. Eine garantierte Verzinsung des Grundstückswertes in Höhe von 25.000 Mark jährlich, die er auf alle Fälle verlangte. Die zweite Hypothek gab Mitte. Sollten die Mieteinnahmen zur Bezahlung von Zinsen und Amortisation nicht ausreichen, so sollte Mitte die fehlenden Beträge stunden. Hören Sie, Mitte, ich bin Bankier, kein Unternehmer. Ich kann kein Risiko tragen. Bei einer Zwangsversteigerung muss mir dann der Besitzer der zweiten Hypothek die 250.000 auszahlen. Das ist meine einzige Sicherheit. Nee. Davon gehe ich nicht ab. Sonst wird das die ganze Sache nichts. Natürlich wurde man sich einig. Muschler und Mitte unterzeichneten den Vertrag und prosteten sich anschließend feierlich zu. Nur Käsebier, der Volkssänger, zu dessen angeblichem Vorteil das Ganze angedacht worden war, wusste noch nichts von seinem Glück. Es bestand verstärkter Handlungsbedarf, zumal neuerdings gemunkelt wurde, Hollywood strecke seine Fühler nach ihm aus. Auch Kopenhagen, London und Budapest seien interessiert. Also machte sich Otto Mitte auf den Weg, Richtung Hasenheide. Na, Herr Käsebier, wie geht's denn so als berühmter Mann? Oh, danke. So durchwachsen. Na, warum? Was ist denn los? Unzufrieden? Oh, nicht doch. Komm dir in Frage. Wer tickt denn? Wie war die Tournee? Na ja, quer durch die Landschaft. Wollen Sie immer so rumreisen? Nee, das kommt nicht in Frage. Also, Herr Käsebier, ich mache Ihnen einen Vorschlag, wie Otto Mitte noch keinen Vorschlag gemacht hat. Wissen Sie, was ein Mäzen ist? Na, warten. Selbstverständlich weiß ich das. So was kannst du immer brauchen. Sehen Sie? Und ich bin einer. So ein Mäzen, so einen, wie Sie noch nie ihn gehabt haben. Ach, nee, da habe ich was gegen. Na, was denn? Sie haben was gegen Otto Mitte, Herr. Sie gehen an Ihrem Glück vorbei. Sie sind doch ein kluger Mensch, Herr Käsebier. Na ja, aber... Na sehen Sie mal, was wollen Sie denn immer in der Hasenheide? Wenn man vorwärts kommen will, gibt's nur den Westen. Ich sollte ja eine Operette spielen, in Künstlertheater. Aber sie ist nicht. Na bitte, außerdem ist es auch nicht auf Dauer. Sehen Sie, wenn Sie ein eigenes Theater am Kurfürstendamm haben, dann sind Sie die Macht am Mann. Stellen Sie mal vor, Herr Käsebier, Sie hätten ein Theater am Kuhdamm. Ja, ja, das klingt ja ganz schön. Aber nicht für teuer kommen. Teuer? Sie zahlen 3.500 Mark Pacht im Monat und nehmen am Abend 600 ein. Das ist ein glattes Geschäft. Schlagen Sie ein. Geben Sie die Hand her und lassen Sie den Nieren da, wo sie sind. Na ja, ich weiß nicht. Herr Käsebier, was ist denn da zu überlegen? Das ist ein glattes Geschäft. Na ja, es ist wie in der Hasenheide. Müsste ich doch kündigen. Und das Ensemble? Behalten Sie die besten Kräfte und kündigen Sie den Rest. Nee, das möchte ich nicht. Zahlen Sie eine Abfindung. Sie sind ein reicher Mann. Die paar Kröten. Ein paar Kröten nennen Sie das? Na, Sie sind ja großartig. Man will Ihnen ein Theater bauen und dann überlegen Sie noch, ob Sie das Geschenk annehmen. Na ja, nehmen wir noch einen. Ich will wohl. Aber ich möchte nicht. Ich will mal mit meiner Mieze noch mal darüber reden. Nehmen Sie mir nicht übel, Herr Mitte. Aber sowas ist doch so eine Sache, wa? Ich meine 3.500 Mark. Na, darüber lässt sich doch reden. Ich lass dann von mir hören, ja? Vielen Dank auch für die Einladung und natürlich für das Angebot auch. Hm. Wiedersehen, ein Käsebier. Ja? Und das wird nur? Seien Sie nicht ängstlich, Herr Muschler. Morgen will er. Er hätte eine weiche Birne, wenn er das ausschlagen tät. Überhaupt werde ich langsam nervös. Wir haben jetzt Ende des Monats und die Baubewilligung ist immer noch nicht durch. Es sind eben eine Unmenge Anträge durchzusetzen. Der Architekt hat das aber immer als Kleinigkeiten hingestellt. Vom nächsten Frühjahr werden wir wohl nicht bauen können. Schon ein halbes Jahr verloren. Seien Sie ganz beruhigt, Herr Muschler. Ich fange jetzt mit den Ausschachten an. Auf Ihr Risiko, Herr Kommerzienrat. Auf Ihr Risiko. Mhm, auf mein Risiko. Ja, wieso denn nicht? Guck da doch um hier. Und proper, wie alles ist. Hm, mir ist nicht ganz wohl bei die Sache. Oh, Männe, ich verstehe da nicht. Was willst du denn? Du bist berühmt, du warst in Winterjahrten, du warst ins Radio und in der Wochenschau. Jetzt wollen sie so ja einen Tonfilm machen für dir. Was klebst denn hier in der Hasenheide? Du kannst noch Caruso werden. Oder Tauber. Pass mal auf, dir lädt noch der Hindenburg ein. Na, wer ist der Mieze? Vor Hindenburg begeisterst du dir und ich hab Bebel und Marx in der Bude zu hängen. Na, du bist eben nicht für Teure. Und ich nicht für die Proleten. Miezekin, der Bourgeoisie ist eine absterbende Klasse. Ach, woher denn? Bis jetzt ist er noch ganz schön. Du hast eben kein Streben. Du bist so berühmt, ich will auch was davon haben. Na, was denn? Was willst du denn? Ein Auto. Und so eine hochherrschaftliche Wohnung, wo wir ein großes Buffet stellen können. Und elegante Bettwäsche mit Stickereien und Spitze. Ach, das kannst du doch auch hier haben. Ach, hier in der Hasenheide, wo ein jeder kennt, da ist das doch peinlich. Was bist du bloß für ein Mann? Na gut, dann sag ich moin zu. Geschäft ist Geschäft. Und Geschäfte abwickeln heißt wachsam, immer auf der Hut sein. Richard Muschler, der Bankier, holte Erkundigungen ein. Vor allem über Otto Mitte, den Bauunternehmer. Sie fielen, wie erwartet, zu allgemeiner Zufriedenheit aus. Mitte war Unternehmer. Er konnte nie genug Projekte haben, nie genug zu tun, nie genug Risiko. Er war kein Menschenbeglücker. Er war kein Rebell. Er war Kaufmann. Er tat, was die anderen taten. Er baute deutsche Renaissance, er baute Jugendstil, er baute wilhelminischen Barock, er bebaute leere Grundstücke. Der große Kampf, den Muschler führte, war erstens um eine Garantie der Mieten durch Mitte und zweitens wollte Muschler eine Eigentümergrundschuld hinter der ersten Hypothek in Höhe von 250.000 Mark eingetragen haben, als Grundstückswert, sozusagen. Mitte lachte. Unmöglich. Das könnte Ihnen so passen. Sie geben nichts als das Grundstück und kriegen von mir ohne alle Kosten einen Bau hingepfeffert, der Ihnen 100.000 Mark Rente bringt. Und dann wollen Sie sich noch dazu eine Sicherheit verschaffen, die mich völlig wehrlos macht? Unmöglich, Muschler. Unmöglich. Aber Muschler beharrte darauf und forderte noch mehr. Eine garantierte Verzinsung des Grundstückswertes in Höhe von 25.000 Mark jährlich, die er auf alle Fälle verlangte. Die zweite Hypothek gab Mitte. Sollten die Mieteinnahmen zur Bezahlung von Zinsen und Amortisation nicht ausreichen, so sollte Mitte die fehlenden Beträge stunden. Hören Sie, Mitte, ich bin Bankier, kein Unternehmer. Ich kann kein Risiko tragen. Bei einer Zwangsversteigerung muss mir dann der Besitzer der zweiten Hypothek die 250.000 auszahlen. Das ist meine einzige Sicherheit. Nee, davon gehe ich nicht ab, sonst wird das die ganze Sache nichts. Natürlich wurde man sich einig. Muschler und Mitte unterzeichneten den Vertrag und prosteten sich anschließend feierlich zu. Nur Käsebier, der Volkssänger, zu dessen angeblichem Vorteil das Ganze angedacht war, Während sich Emil Golisch, der Journalist der Berliner Rundschau, noch darüber ärgerte, dass ihn Willi Frechter, wie zu erwarten war, um 5 Mark geprellt hatte, ging es im Büro des Bauunternehmers Otto Mitte um ganz andere Summen. Also, Karl Weiß, raus mit der Sprache. Was ist denn mit Hohenschönhausen? Ich habe die Blanketts noch nicht. Sie bekommen sie. Was haben Sie denn für Projekte? Ich hatte eine große Sache für Sie. 2-Millionen-Objekt. Was denn? Na, raten Sie mal. Keine Ahnung. Na, Muschlers Terrains. Ach nee, ist ja interessant. Wohnungen? Nein, viel mehr. Also was? Erst geben Sie mir Hohenschönhausen, dann gebe ich Ihnen die Kurfürstendamm-Sache. Sie sind deutlich. Warum nicht? Mitte ist immer deutlich. Warum so mit der frisierten Schnauze? Ich meine nur so, wenn's wird, wie viel Prozent von der Bausumme? 3, habe ich gedacht. Sagen wir 3,5. Und Sie lassen mich in die Preise eintreten. Gut. Also dann. Bis bald. Dann sagen Sie meiner Sekretärin, sie soll mir jetzt meinen Schwiegersohn reinschicken. Mach ich. Hallo, Schwiegerpaps. Du wolltest mich sprechen? Tut mir leid, Eckhardt. Ich red nicht lange rum, aber ich kann dir den Bau nicht geben. Du kannst mir den Bau nicht... Erlaub mal, Papa. Schließlich hab ich ihn... Ich hab ihn dir doch gebracht. Ich erlaube ja nicht. Wer ist Rübe, hä? Glaubst du, die hätten sich an dich gewandt, wenn du nicht mein Schwiegersohn wärst? Na bitte. Also, das ist ja ein starkes Stück. Ach, ich will nicht lange drum herumreden. Reden wir Tachlis. Die Wahrheit ist, ich bekomme einen Auftrag, der mindestens 4-mal so groß ist wie dein ganzer Kurfürstendamm. Aber ich bekomme ihn nur, wenn... du verstehst? Nein. Eine Hand wäscht die andere. Durch Zufall habe ich im Wohlfahrtsministerium erfahren, dass die Bahn eine große Siedlung in Niederschönhausen plant. Mit wem? Mit deinem Kollegen Karl Weiß. Der von der Wohnungsfürsorge. Genau der. Ich habe eben mit ihm gesprochen. Wenn ich ihn in das Kudamm-Projekt reinlasse, nimmt er mich dafür in Schönhausen mit. Und dafür verschacherst du mir die Möglichkeit, einen großen Bau zu machen. Ach, ich kenne Töne nicht. Du weißt, wie die Lage ist. Wir brauchen jeden Auftrag. Sei friedlich. Ich zahle eine Vermittlungsgebühr aus meiner eigenen Tasche und fertig ist der Lack. Dann kann ich ja gehen. Richtig? Na, Kopf hoch, mein Junge. Und nicht für unjut. Dafür drehen wir das nächste Ding zusammen. Ich habe Kalisky 20.000 Provision versprochen. Vergiss es. Es ist, wie es ist. Willi Frechter, der Aufsteiger, war ein Motor, der mit 1.000 Umdrehungen in der Sekunde lief. Auf Hochtouren. 8 Tage nach der Weißmannschen Gesellschaft ließ sich Frechter beim Verlagsleiter der Berliner Rundschau melden. Kochius war aufgeschlossen wie immer. Nasi-Manager, wie läuft Ihr Produkt? Käsebier? Wie ein junges Fohlen. Wenn ich den ins Rennen schicke, setzen immer Leute auf Sieg. Das freut mich. Und sonst? Haben Sie neue Pläne? Naja, wir haben doch kürzlich über eine Umorganisation Ihres Blattes gesprochen. Also frei heraus... Die Rundschau müsste man groß aufziehen. Schon der Kopf müsste ganz anders werden, viel dicker und größer. Wasserkopf sozusagen. Was ist schon Tradition? Gut für Schlösser und gestorbene Feudalherren. Weil ein Zeitungskopf 170 Jahre alt ist, ist er noch lange nicht gut für 1929, im Gegenteil. Ich bringe Ihnen, wenn Sie wollen, 20 Titelentwürfe. Man muss das Blatt auf mindestens 100.000 bringen. Wo steht geschrieben, dass es weniger Abonnenten haben muss als das Tageblatt? Und dann natürlich große Annoncenwerbung. Aber Annoncen steigen bekanntlich nur mit der Abonnentenzahl. Und Abonnenten kriegt man nur durch Reklame. Wieso kreist eigentlich nicht längst ein Zeppelin über der Stadt mit einer flatternden Reklamefahne, der Blick auf die Welt, mit der Berliner Rundschau und? Wenn wir der Tiergartenverwaltung einen guten Vertrag anbieten, erlaubt sie uns sicher, dass wir auf jede Bank Berliner Rundschau schreiben, in weißer Ölfarbe. Oder 5.000 Berliner Göhren lassen 10.000 knallig bunte Luftballons steigen. Aufschrift: Die Berliner Rundschau hat ein Auge auf alles. Berlin, der Blick von oben. Ja, und schließlich das Wichtigste, die Publikumspreise. Je mehr Annoncen, desto billiger das Blatt. Und was wären Ihre Bedingungen? 30.000 im Jahr und eine Beteiligung an der Umsatzsteigerung. Nun ja, darüber könnte man sich sicher einig werden. Und wie denken Sie über Rationalisierungsmaßnahmen? Auch die Spesen machen uns ja zu schaffen. Da rennen Sie bei mir gewissermaßen offene Türen ein, Herr Gochius. Zum Beispiel müsste der Redakteursstab frisch durchblutet werden. Junge Kräfte, die den Vorteil haben, billig zu sein. Ihre durchaus guten Journalisten schreiben alle viel zu hoch für ein modernes Publikum. Na, hoffentlich kostet Ihre Umkrempelei nicht mehr, als sie einbringt, Herr Frechter. Herr Kochius, ich garantiere Ihnen, dass mein Gehalt dabei 10-fach rauskommt, so wahr ich hier sitze. Sie versprechen viel. Jetzt geht's auf den Sommer zu, aber zum Herbst würde ich die Geschichte ins Auge fassen. Wie darf ich das? Sie haben mein Wort. Die Hand drauf. Danke. Der Bauzaun am Kurfürstendamm stand schon. Und was für einer. Ja, ich weiß, das ist ärgerlich. Das ist nicht ärgerlich, das ist ein Skandal. Ein ausgewachsener Skandal ist das. Ich hab den Bauschein in den nächsten Tagen. Ach, pappalapapp, das höre ich jetzt schon seit Monaten und nichts passiert. Die Erlaubnis für den Keller ist doch inzwischen da. Was soll ich mit dem Keller, wenn ich nichts draufstellen kann? Das müssten Sie als Architekt doch eigentlich wissen. Ich habe gedacht, man könne das beschleunigen, aber wegen der vielen Extrawünsche des Herrn Muschler... Jetzt kommen Sie mir doch nicht damit, faule Ausreden. Uns sind bereits die ersten Mieter abgesprungen, nachdem wir keine festen Termine nennen konnten. Die Theateröffnung muss auch verschoben werden. Nun schon zum zweiten Mal. Sie kosten mich ein Vermögen, Kallweiß. Also, Herr Mitte, ich muss schon sagen... Am besten Sie sagen ja nicht und besorgen die Baugenehmigung. Wenn das so einfach ginge, Sie wissen doch selbst, wie der Instanzenweg läuft. Wenn ich heute ein Projekt zur Baupolizei gebe, dann ist es eine Woche später beim Bezirksamt, 8 Tage später beim Tiefbauamt, womit schon fast ein Monat vorbei ist. Papala. Dann geht's ja erst richtig los. Dann ist erstmal die Stadtentwässerung dran. 14 Tage liegt es beim Hochbauamt rum. Ach. 8 Tage beim Vermessungsamt. 8 Tage beim Brandschutzamt. Von dort geht's zum städtischen Bauamt. Nochmal 8 Tage, dann zur Baupolizei. Angenommen, es geht alles glatt. Sie wollen mich wohl verschaukeln, oder wie sehe ich das? Dann geht es in 4 Wochen zum städtischen Prüfungsamt. 3 Wochen später zum Polizeipräsidium. 4 Wochen später Ministerium. Damit ist dann schon fast ein halbes Jahr rum. Jetzt hören Sie auf mit dem Quatsch, hören Sie? Nein. Aber die Herren denken immer, heute geplant, morgen gebaut. Die Genehmigung für einen so komplizierten Bau wie den unseren, die dauert 6 Monate, wenn man Glück hat. Jetzt heben Sie mal Ihr Gesäß und machen Sie sich auf die Socken. Ich brauch den Wisch. Ihr quatscht worden ist genug. Wiederhören! Irgendwie war der Wurm drin. Der vielbeschworene Aufschwung blieb aus. Auch mit Käsebier lief es nicht so wie erwartet. Fürs Kino war er neuerdings reinstes Kassengift. Seine Filme waren zu schlecht gewesen. Das Einzige, was sich wirklich eingeführt hatte, waren die geflochtenen Schuhe Marke Käsebier, deren Verkauf den ganzen Sommer unverändert anhielt. Noch immer stand mitten im Schaufenster die große Pappmaché-Figur von Käsebier. Dagegen hatte die Zigarettenfabrik, die Käsebier Bonus, Melior und Optimus produzierte, noch über Nacht bankrott gemacht. Ihr Reklameschild rostete am Bahnhof Friedrichstraße vor sich hin. Käsebier hatte inzwischen seinen Mietkontrakt zum 1. April in der Hasenheide gekündigt. Er wurde neuerdings von Mal zu Mal mehr von heftigem Lampenfieber geplagt. Zudem war er unsicher, wie er seine Programme gestalten sollte, die er, der Unpolitische, in dieser bewegten Zeit möglichst nur auf das Menschliche beschränken wollte. Auch sonst tat sich so einiges Unvorhersehbarer. Margot Weißmann lud zur Einweihung ihrer neuen Wohnung ein und hatte dabei einen echten Knüller zu bieten. Die offizielle Bekanntgabe der Verlobung Willi Frechters mit Frau Kaliski, geborene Waldschmidt. Reinhold Kaliski, der gehörnte Schwiegersohn des Verlegers, war damit zur Unperson verkommen. Wo man hinhört, lauter Pleiten. Haben Sie gehört? Der neueste Schreimann geht neuerdings wieder auf anständig, nicht so nackt. Sagt mal, naja, wer's tragen kann. Ich denk mir erstmal abwarten. Und sonst, was macht der Hauptanschluss? Nichts. Na was denn? Kein Innenleben? Immer nicht? Doch. Aber? Ich weiß nicht, ob er so ungeschickt ist oder was. Neulich hat er gesagt, er möchte mir am liebsten ein Denkmal errichten. Nur zum Anbeten. Na, danke. Ziemlich farbig. Und frisch Blut. Hin und wieder. Und die Nebengeräusche? Lässt sich gut an. Gestern war ich mit O auf. Ulanstraße. Ach, der. Und? Ziemlich alte Schule. Nichts Festes. Sie machen das richtig. Genießen Sie erstmal ein bisschen die Freiheit. Der Rest, der findet sich dann schon. Ich sag mir immer, geheiratet werden kann immer noch. Na, nur nicht. Aber die Augen offen behalten, oder? Und ob? Wir sehen uns heute Abend. Na, aber immer bis später dann. Man sieht sich. Frau Muschler hatte beschlossen, zu Margot Weißmanns Party in einem weißen Georgette-Kleid zu kommen, das sie sich aus der ersten Winterkreation bestellte. Muschler billigte das zähneknirschend, obwohl er bereits ziemlich schief lag. Der beinahe völlig unvermietete Kurfürstendamm-Komplex konnte ihn nun nicht wie gehofft herausreißen. Und ob Käsebier 3000 Mark Pacht im Monat würde zahlen können, war auch mehr als zweifelhaft. Zudem hatte sich Muschler in sehr dubiose Geschäfte eingelassen, obwohl sein Kundengeschäft mehr und mehr zurückging. Kredite, zum Teil aus Gutmütigkeit gewährt, waren eingefroren. Die Börse wurde nicht zuletzt im Hinblick auf den Anstieg der Nazis immer schwächer. Wäre der Kurfürstendamm noch Terrain gewesen, so hätte Muschler es jetzt verkaufen oder beleihen können. Das Verhältnis zwischen den Geschäftspartnern artete wegen der Bebauung immer häufiger in Krach aus, wie das kurze Wortgefecht zwischen Muschler und seinem Sozius Gustav Frechheim. Ich bin gleich nicht dafür gewesen, aber du weißt ja alles besser. Es ist und bleibt ein glänzendes Geschäft, wenn wir es jetzt aushalten. Wir halten es aber nicht aus. Du siehst immer schwarz. Bisher habe ich leider noch immer Recht behalten. Aber eine Mark hast du geglaubt. An den Wahnsinn der Inflation konnte man ja auch nicht glauben. Na, ich habe jedenfalls damals richtig gelegen. In unnormalen Zeiten ja, aber in einer normalen Krise bist du nicht gewachsen. Na, wir werden ja sehen. Auch Otto Mitte sah der allgemeinen Entwicklung ängstlich entgegen. Der geborene Optimist rechnete nun jederzeit mit dem Bankrott Muschlers, was ihn seinen Verpflichtungen enthob. Doch hatte er auch dann die Eigentümergrundschuld von 250.000 Mark an Muschler vorher auszuzahlen, dazu die Grunderwerbssteuer. Das war sehr ärgerlich, denn er selbst war äußerst knapp bei Kasse. Will sagen, so ganz und gar nicht flüssig. Was ist denn, Golisch? Sie machen Ihr Gesicht wie 7 Tage Regenwetter. Ich habe eben Frechter auf dem Korridor gesehen. Er streicht wieder mal im Haus rum. Ach, geht sich wohl wieder bei Kochius einschleimen. Bestimmt sogar. Mir ist gar nicht wohl dabei. Kommt immer näher. Es wird sogar gemunkelt, dass er bei uns einsteigen wird. Na, warten wir es ab. Sonst noch was? Ich habe eben meine Kinokritik geschrieben. War doch gestern Abend im neuen Käsebier. Schreckliches Machwerk. Sie haben ihn verrissen? Es ging nicht anders. So leid es mir tut. Wurde doch überall als die neue Tonfilmoperette angepriesen. Von wegen. Manchmal denke ich, seine Zeit ist vorbei. Mit seinem Theater geht's auch nicht weiter. Sie kommen einfach nicht zu Potte damit. Zu viele Köche. Und zu eindeutige Geschäftsinteressen. Muschler Mitte. Da wird ziemlich heftig gemuschlert, möchte ich wetten. Miermann, Berliner Rundschau, ja. Aha. Ja, das ist sehr nett von Ihnen. Sehr liebenswürdig. Ja, das mache ich. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Ja, also... Das geht Sie an, Kohlerin. Was gibt's? Na, das war eben Hoffmann von der Allgemeinen. Meyer Paris lässt sich bei mir entschuldigen, dass er sich nicht verabschiedet hat. Er hätte keine Zeit mehr gehabt. Ich verstehe nicht. Warum haben Sie uns denn nicht erzählt, dass er nach Amerika unterwegs ist? Wie bitte? Das muss ein Irrtum sein. Wir sind heute Nachmittag verabredet. Na, das wird wohl nichts werden, Kohlerin. Meyer Paris geht für sein Blatt nach Amerika. Vielmehr ist schon gegangen. Wo wollen Sie denn hin? Lasst mich. Auch das noch. Und das ist leider noch nicht alles, Golisch. Ich wollte es vor der Kleinen nicht herausposaunen, aber ich bekomme hier eben eine Notiz auf den Tisch. Unser Verlagsleiter heißt ab morgen Willi Frechter. Sagen Sie, dass das ein Scherz ist? Leider nicht. In 2 Stunden gibt's eine Betriebsversammlung. Als Fräulein Dr. Kohler ihre elterliche Wohnung verließ, um in die Redaktion der Rundschau zu gehen, regnete es. In der Rundschau angekommen, ging sie wie jeden Tag die Morgenpresse durch. Auf den Titelseiten fast aller Blätter war in großen schwarzen Lettern von der Finanz- und Wirtschaftskrise die Rede. Fehlte nur noch der Trauerrand. Als sie den Wirtschaftsteil aufschlug, durchfuhr es sie wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Bankhaus Muschler ist pleite, stand da. Und weiter im Text. Das renommierte Berliner Bankhaus Muschler und Sohn hat mit sofortiger Wirkung ihre Zahlungen eingestellt. Lotta erschrak. Die Muschlers taten ihr leid. Schrecklich, dachte sie. Bankrott? Schrecklich. Bankrott erschien ihr als das furchtbarste Ereignis eines Kaufmannslebens. Sie unterhielt dort ein Konto. Auch verwaltete Muschler das Vermögen ihrer Mutter. Lotte Kohler verstand nichts von diesen Dingen. Sie fragte Golisch, ob sie etwas unternehmen müsse. Der riet ihr, ihren Anwalt anzurufen. Gleich hier, jetzt, es eilt. Gut, danke. Die Nummer, ich hatte doch seine... Moment. Hallo? Hallo? Bahrain? Herr Dr. Bahrain, hier ist Lotte Kohler. Bitte entschuldigen Sie die Störung. Es ist wegen der Muschlerpleite. Ja, ich habe es gelesen. Schreckliche Zeiten. Es ist nur... Ich meine, was soll ich denn tun? Meine Mutter hat doch ihr gesamtes Vermögen. Ich weiß. Sie haben doch ein Nummernverzeichnis, so viel ich weiß. Ich glaube, ja. So genau weiß ich das. Ich meine, Herr Muschler hat doch alles für uns gemacht. Ich verstehe davon recht wenig. Natürlich haben Sie ein Nummernverzeichnis. Fahren Sie sofort hin und sehen Sie zu, dass Sie die Papiere bekommen. Es ist wichtig. Fahren Sie sofort hin. Sofort. Das Taxi hielt vor einem großen Haus aus rotem Mainsandstein, das einen an einen repräsentativen italienischen Renaissance-Palast denken ließ. Alles edel, konservativ vornehm, die Treppenstufen aus weißem Marmor, die Treppe mit rotem Teppich belegt, die Wände dunkler Marmor, das Geländer Bronze. Im Haus herrschte Unruhe. Man hörte Stimmen, schwere Türen fielen ins Schloss. Unerhört, sagte ein älterer Mann, als er ihr entgegenkam. Der alte Müller, den sie lange kannte, ein würdevoller, alter, feiner Herr, kam die Treppe herunter. Was ist denn los, Herr Müller? Was soll sein? Pleite sind wir. Ja, aber... Das Geld ist weg. Meins auch. Was soll ich denn machen? Bitte, wo ist Herr Muschler? Fragen Sie Fräulein Fischer, ich weiß es nicht. Danke. Fräulein Fischer, bitte. Ist Muschler da? Wo ist Muschler? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nichts. Ja, aber das Geld meiner Mutter, es ist das Letzte. Mein Vater, Sie wissen doch, er hat es Muschler anvertraut. Ich glaube, es waren 12 Millionen. Ich kann Ihnen nichts sagen. Mein Erspartes ist auch weg. Und seit Wochen schon keinen Lohn. Was ist mit unseren Papieren? Wir hatten sie im Depot. Fräulein Fischer, ich bitte Sie, sagen Sie mir die Wahrheit. Was ist passiert? Herr Muschler hat die Depots angegriffen. Alle Papiere sind beliehen worden. Alle? Wo sind denn unsere Siemens-Obligationen? Längst lombardiert. Schon bevor die Herrschaften nach Cannes fuhren. Oh mein Gott. Lieber Freund, tief ergriffen stehen wir an deiner Bahre. Wir bringen heute Karl Miermann, den mir liebsten, den mir nächsten Mitarbeiter zur letzten Ruhe. Er ist, lassen Sie mich so sagen, ein wahrhaft guter Redakteur gewesen. Ein großer, ein einzigartiger. Ein Mensch, der immer sich selbst hinter die Sache zurückstellte, der fremdes Werk und fremdes Wort behandelte wie sein eigenes. Dies war seine große Bescheidenheit, die herkam aus einer wahren Universitas. Dieses elende Geschleime, schwer zu ertragen. Seine feine Lyrik. Dieser Klebermann. Ungelesen. Man kann gar nicht so viel essen, umso wie man kotzen möchte. War er als Journalist, denn das war er aus Büro. Wenn die Leute hier wüssten, dass er mir jemanden auf dem Gewissen Verleger hat. Wissen. Beim Verlag er hat ihn in den Tod getrieben. Der Schriftsteller. Seine alles erste Amtshandlung war mir mal der Journalist, zu feiern. Alles der Geist. Ohne ihn sind wir nichts. Wir sind nur die Handlanger des Geistes. Denn letzten Endes ist der Inhalt das Wichtigste. Und so neige ich mich hier vor einem jener letzten, tief ehrlichen Diener des Wortes, die selten und immer seltener werden. Friede sei mit ihm. Gehen Sie heute Abend zur Käsebier? Große Eröffnungsgala am Kuhdamm. Nee, ich kann nicht. Nicht nach diesem Auftritt hier. Den Verriss spare ich mir. Soweit ich das übersehe, Fräulein, lohnt sich keine Versteigerung nicht. Aber ich bitte Sie. Es bringt die Spesen nicht rein. Nehmen Sie nur das Buffet da, das will doch kein Mensch mehr. Was seien Sie froh, wenn es Ihnen ihn umsonst abtransportiert? Alles wertlos? Der ganze Hausrat? Wie gesagt, es lohnt sich nicht. Und der Flügel, der Flügel? Vielleicht 400. 400? Der hat seinerzeit 4000 Mark gekostet, Goldmark. Das Biedermeierzimmer könnte vielleicht einen Hunderter bringen. Ja, wenn das so ist. Ja, wie gesagt, was soll ich Ihnen da sagen? Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Das bringt die Spesen nicht rein. Wusch ist, hat der Kaiser sein Recht verloren. Und die Republik auch. Lachhaft. Sie können in Berlin hausieren gehen, Herr Muschler. Sie werden im Augenblick keinen Käufer finden. Ich sage 50.000. Das könnte Ihnen so passen, bitte. Ein Haus für 50.000, das eine Million wert ist. Ein Haus mit unvermieteten Wohnungen und ein Theater, das pleite ist. Weil Pacht wird Käsebier doch immer noch aufbringen. Nee, also das glaube ich nun eher nicht. Aber allemal. Da geht doch kein Aas rein. Erst haben Sie ihn aus seiner Hasenheide fertiglotst und jetzt? Jetzt zieht er hier zur Runde in seinem famosen Käsebiertheater. Und was ist mit der Eigentümer, Ihre Unschuld? Sind Sie denn sicher, dass die im Grundbuch steht? Ja, natürlich. Da würde ich an Ihrer Stelle aber noch mal nachsehen. Also, 50.000 und Ende. Ihr lasse ich es zur Zwangsversteigerung kommen. Na, das überlegen Sie sich bestimmt noch mal, oder? Das Finale spielt in Cottbus, weit ab von Berlin. Die letzte Szene spielt in einer mittelgroßen, primitiven Bierhalle mit ungedeckten Tischen und einer kleinen, schmucklosen Bühne. Zwei Einkäufer sitzen an einem der Tische und trinken Bier. Was soll ich Ihnen sagen? Der Ehrlich ist doch fristlos entlassen worden. Er sagt, er klagt. Ich sag ja. Eine ehrenwerte Firma ist das. Die haben es doch nicht nötig, anständig zu sein. Bei 3 Millionen Betriebskapital. Ich falle auf bei groß und klein. Ich hab nicht viel in meinem Hirne. Mit mir soll's nicht ganz richtig sein. Schissen wir geprahlt. Man sagt, ich hätte eine weiche Birne. Zeiten sind das. Zum Irrenhaus macht man mal hin. Da waren schon Stücker 6 Insassen. Die 6 sind noch heute drin. Mir haben sie als geheiltet lassen. Herr Ober, 2 Pilsner. 2 Pils, kommt sofort. Ob ich Moment mal. Na, das weiß ich nicht. Sie können's ja selber mal probieren. Der Mann da, der da singt. Bekam. Der Sänger. Ich fand genau, der, ja. Beim Addieren. Wer ist denn das? Zu wenig. Kennt man den? Nicht, dass ich wüsste. Ich stürmte alles. Das ist ja nicht so schlecht. Kassen. Macht seine Sache doch sehr gut. Käsebier heißt er wohl, aber genau kann ich es nicht sagen. Dann müsst ihr mal den Chef fragen. Oh, nee. Lassen Sie mal. So wichtig ist es mir nicht. Finden Sie nicht? Ach doch, der Mann ist gut. Ja, ganz ordentlich. Da fragt man sich doch, wieso ist sowas nur in Cottbus? In der tiefste Provinz. Der könnte doch auch in Berlin sein Geld machen. Ich meine ja bloß. Ja, was weiß ich. Ach, apropos Berlin. Kennen Sie Orte Mitte? Den Bauunternehmer? Ah, der. Der ist auch pleite. Ja, sag ich ja immer. Eine richtige Pleite ist mir lieber als das große Los. Alte Bauernregel. Mach lieber heute als morgen Pleite, denn einmal musst du doch pleite gehen. Die meisten Leute, die machen Pleite, warum sollst du nicht auf Pleite gehen? Käsebier erobert den Kurfürstendamm. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Gabriele Tergit. Die Sprecher und ihre Rollen. Walter Plate, Erzähler und Volkssänger Georg Käsebier. Angelika Mann, Mieze Käsebier und Teddy Mouchier. Sabine Swoboda, Journalistin Lotte Kohler. Philipp Sonntag, Journalist Willi Frechter. Holger Demken, Redakteur Gohlisch und Beisitzer im Gericht. Rainer Heise, Bankier Muschler und Architekt Rübe. Jens Brüning, Gustav Rechheim, Sozius des Bankiers Muschier. Ingo Albrecht, Makler Kaliski und Bauunternehmer Mitte. Barbara Schnitzler, Einleitung sowie Frau Konsul Weißmann und Bankangestellte Fischer. Gundbert Warns, Redakteur Miermann, Buchverleger Mohnkopp, Zeitungsverleger Waldschmidt und Anwalt Barein. Karl Sturm, Journalist Schröder, Architekt Karl Weiß, Varieté-Direktor. Wolfgang Immenhausen, Theaterautor Otto Lambeck und Wohnungsauflöser Schätzer. Peter Bosse, Funkredakteur Zwörger und Verlagschef Kochius. Klaus Gendries, Mielke, Metteur, das ist auf Neudeutsch ein Schriftsetzer. Günther Barton, Bankprokurist Meier. Georg Preuße, Agent. Alina Merkau, Katharina Lange, Anne Böttcher und Georg Preuße, Drahtstamen und Drahtscher im Partygesäusel. Anne Böttcher, Holger Demken, Ausrufer. Rainer Heise und Ingo Albrecht, Einkäufer. Sowie als Special Guests Volker Kühn, Sekretär des Zeitungsverlegers Waldschmidt, Bankangestellter Müller, Kellner. Alfred Wagner, Postbote und Ausrufer. Technik, Aufnahme, Schnitt und Mastering, Patrick Ehrlich vom Auratonstudio. Hörspielbearbeitung und Regie Volker Kühn, mit freundlicher Genehmigung von Jens Brüning. Produzent Alfred Wagner. Erschienen als Hörbuch bei Duophon Records in der Edition Musenkinder 2010.